Kulturforum. Lob der Paradoxie. Eine Sendung mit und über Niklas Luhmann, Heinz von Förster, George Spencer Brown und die Erfinder des Konstruktivismus von Reinhard Kahl. Die Sehnsucht nach ungeteilter Identität und nach eindeutiger Wahrheit hat dem Abendland 2500 Jahre lang zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte verholfen. Aber in den Konstruktionen von Identität und Wahrheit liegt auch die Kraft, die zur Aufhebung und gar Zerstörung dieses klassischen Modells vom Menschen und seiner Geschichte dient. Die Erfolgsgeschichte des einheitlichen Individuums war also von Anfang an von Gegenströmungen begleitet. Sie gewinnen heute an Einfluss und Wirkung. Man erkennt sie an ihrer Lust, mit Paradoxien zu spielen und über Sätze wie »Ich bin ich« zu lachen, an ihrem Vergnügen daran, diese Gleichheitsformeln nur für leer und langweilig zu halten und überhaupt bloß in der reinen Mathematik zu akzeptieren, aber nicht im menschlichen Leben. Im Spiel mit den Paradoxien sieht die Welt je nach dem Standpunkt des Betrachters jeweils anders aus. Wer mit der Welt tanzt, also auf seinen festen Standpunkt verzichtet, gibt den Vorteil der Eindeutigkeit auf. Was gewinnt und was verliert er? Am Spiel mit der Paradoxie wirken in dieser Sendung mit Heinz von Förster, George Spencer Brown, Niklas Luhmann, Paul Watzlawick, Ludger Lütkehaus, Dirk Becker und der Autor Reinhard Kahl. Was mich beunruhigt schon seit Jahren, oder wo ich irgendeinen Zugriff haben möchte, wie können wir die Wahrheit abschaffen? Fragt Heinz von Förster. Der Physiker und Philosoph gilt als Eidvater des radikalen Konstruktivismus. Da habe ich zwei oder drei Sachen mir überlegt, nämlich, woher kommt im Deutschen das Wort Wahrheit? Das kommt aus dem Lateinischen, das ist die Veritas. Am Englischen aber ist die Wahrheit Truth, das kommt von Treue. Jetzt habe ich mir gedacht, wieso ist bei den deutschsprachigen Menschen Treue nicht zur Wahrheit geworden? Also Veritas ist ja eigentlich nur, also es lässt sich verifizieren oder so etwas, nicht? Es ist, man verlässt sich nicht auf den anderen, man sagt nur, vielleicht lässt sich das verifizieren, aber ich verlasse mich nicht auf den Menschen. Ich finde ja eigentlich den Verlass wichtiger als die Wahrheit. Das Schreckliche ist, wenn diese Wahrheitssache aufkommt, dann A hat die Wahrheit, B aber sagt was anderes. Der muss also ein Lügner, ein Verräter, ein Ketzer, was immer sein. Und jetzt ist der Krieg der beiden, die beide die Wahrheit haben, die Wahrheit A, die Wahrheit B, jetzt schlagen sich die Schädel ein, nicht? Also wenn die hinsetzen würden und sagen, pass mal auf, wie können wir miteinander reden, ja, und es dann werden lassen, wie wir reden, dann ist es ganz was anderes, als wenn ich sage, ich weiß, wie es ist und du, Schwein, glaubst was anderes, pam. Heinz von Förster gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA zu den Mitbegründern der Kybernetik, aber er spricht heute lieber von Kybernethik. Er ist Naturwissenschaftler, aber er glaubt von trivialen Dingen abgesehen nicht an Eindeutigkeit und zweifelt am Nutzen kausaler Erklärungen. Am Biological Computer Lab der Universität von Illinois, das er gegründet hatte, entwickelte er in den 60er Jahren die Idee von Parallelrechnern als Alternative zu Großcomputern. Damals interessierte sich niemand dafür. Heute ist das Internet ohne Parallelrechner nicht denkbar. In Heinz von Försters Haus auf dem Rattlesnake Hill bei Pescadero in Kalifornien wird allerdings zum Denken und Schreiben kein Computer gebraucht. Nur für Archivarbeiten steht ein mehr als 15 Jahre alter Atari im Keller. Mit dem schnell veralteten Technologiefossil bringt der jung gebliebene, 1911 in Wien geborene, seine Besucher zum Staunen und das macht ihm großen Spaß. Okay. Das ist wunderbar. Wir haben hier einen großen Stein. Schau, wir haben hier große Steine. Ja, das ist gut. Herbst 1998. Wir suchen uns auf der Terrasse seines Hauses einen Platz. So, ich werde mir dann aber einen komischen Hut aufsetzen, weil ich habe da oben einen Sonnenkrebs. Kolibris fliegen um uns herum. Gegen Abend kommen die Waschbären. Eine Woche wollen wir an jedem Vormittag 2 Stunden sprechen. Den Hügel, auf dem sein Haus steht, hat Heinz von Förster vor 20 Jahren eigenhändig gerodet und auch das Holzhaus hat der Emeritus selbst gebaut. Jetzt klagt er, nein, er klagt nicht. Der bald 90-Jährige, der noch vor einigen Jahren Vorträge im Kopfstand hielt, er bemerkt, an seinem Körper den Zahn der Zeit. Er zitiert den Soziologen Niklas Luhmann: Wenn du in meinem Alter morgens aufwachst und es tut nichts weh, dann ist man tot. Das ist eine der Paradoxien, die Heinz von Förster liebt, an deren Genuss sich seine Freunde als geistig Verwandte erkennen. Sie lieben Aussagen, die in sich nicht aufgehen, die zum Dialog und zu weiterer Bewegung des Denkens verführen. Für mich ist eben immer wieder der Dialog, das Wechselspiel, die Gegenseitigkeit, die Mutualität, die Bezüglichkeit auf das andere ist das generative Prinzip. Und nicht das Hinausschauen wie ein Guckloch und dazu sehen, was da passiert. Was da passiert, kann man einfach im Prinzip nicht feststellen. Ja, wenn er sagt, wieso, das kann man doch, man kann doch prüfen. Ja. Woher prüft dann? Dann schauen doch Sie, ne? Ah ja, dann schaue ja eigentlich ich, ja. Also das Ich tritt eben ständig als das auf, was alles generiert. Und wenn man versucht, in diese Richtung weiter mit Beispielen zu argumentieren, wird der Konstruktivismus unvermeidlich. Es ist also nicht so, dass das eine künstliche Erfindung ist, um irgendwelche liebe Menschen zu verwirren, sondern es ist die notwendige Antwort für die Tatsache, dass wir nicht abbilden, sondern dass wir bilden. Ne? Hinter den Santa Cruz Mountains in Richtung Silicon Valley wohnt von Försters Freund und Mitstreiter Paul Watzlawick. Auch er gilt als einer der Erfinder des sogenannten radikalen Konstruktivismus. Manchmal kommt dieser andere Österreicher von Palo Alto zum Café rüber. Das Jahr 2000, passen Sie bloß mal auf, was da alles geschehen wird. Nur weil die Jahreszahl mit drei Nullen endet. Dafür gibt es wunderschöne geschichtliche Berichte aus dem Jahre 1999. Eine verrückte, vollkommen wahnsinnige Steigerung der Angst vor dem Untergang der Welt in Feuer und Pestilenz. Militante Kulte standen auf, um die bestehende Ordnung zu zerstören und andere zogen sich in schwärmerische Einsamkeit zurück und dergleichen mehr. Das wird sich genauso wieder ergeben. Wir kommen eben nicht aus dem Rahmen unserer Weltbilder heraus, meint Paul Watzlawick. Wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Wir können es nicht wissen. Aber diese Befangenheit ist keine Gefangenschaft. Und aus ihr folgt schon gar nicht Beliebigkeit, wie manch einer meint. Für Paul Watzlawick und Heinz von Förster folgt aus dem scheinbaren Nachteil, dass wir nicht abbilden können, dass wir uns bilden müssen. So entsteht die Notwendigkeit zum Dialog. Denn wenn die Wirklichkeit als Wahrheit formulierbar wäre, dann gäbe es ja nur Belehrung. Und die Lust am Dialog ziehen sie jeder Wahrheitsindoktrination vor. Nur weil die Dinge nie aufgehen, gehen sie weiter. Gingen sie auf, dann wäre dies ihr Ende. Und ginge alles auf, dann wäre die Welt am Ende. Keine Differenz mehr. Es ist gewiss kein Zufall, dass die drei Väter des radikalen Konstruktivismus Österreicher in den USA sind. Neben dem Physiker Heinz von Förster und dem Psychotherapeuten und Schriftsteller Paul Watzlawick ist der dritte im Bunde der multidisziplinäre Ernst von Glasersfeld. Der Emeritus für kognitive Psychologie kommt in Kalifornien seltener vorbei. Er lebt in Georgia. Für mich ist die Basis des Konstruktivismus die Umkrempelung des Wissensbegriffs. Dass das Wissen nicht mehr ein mehr oder weniger konstantes Bild einer Welt sein soll, die als solche existiert, sondern dass das Wissen gewissermaßen ein Fahrplan oder eine Karte der Wege ist, die man sich selbst für möglich erwiesen hat. Es ist die Möglichkeiten, von denen man im Moment glaubt, das sind unter diesen Umständen die besten. Das ist das Wissen. Das ändert sich alle 5 Minuten. Obwohl gewisse Sachen bleiben mehr oder weniger gleich, aber immer nur mehr oder weniger. Es gibt kein Wissen, das zeitlos wäre, außer die Sorte Wissen in der Mathematik und im Schachspiel. Und das ist sehr einfach. Das ist zeitlos, solange Sie an die Regeln dieses Spiels glauben. Wenn Sie Schach spielen wollen, müssen Sie gewisse Regeln einhalten, sonst spielen Sie nicht mehr Schach. Deswegen sind die Regeln fix. In der Mathematik ist das genauso. Wenn Sie mal Ihre Einheiten anders machen wollen, als die beim Zählen gemacht werden, dann geht die Mathematik nicht mehr. Ernst von Glasersfeld propagiert in seinen Büchern den radikalen Konstruktivismus. Aber aus Angst vor neuen, das Denken und Beobachten suspendierenden Dogmen, Einspruch von Heinz von Förster. Ich versuche ununterbrochen aus irgendeiner Kästchenmachungstendenz herauszuspringen. Also wenn er sagt, lieber Hans, Sie sind doch ein Wiener. Sag ich, ja, ich habe einen Geburtsschein, der behauptet, dass ich in Wien geboren bin. Aber ich möchte nicht sagen, ich bin deswegen ein Wiener. Denn wie man ein Wiener ist, weiß ja jeder schon, was ein Wiener ist. Man braucht ihm nicht zuhören. Die ganze Kategorie von Wienerismen, ja, wird dann auf diesen armen Menschen gestürzt. Daher sage ich, wieso Wien? Ich meine, warum nicht Prag oder Istanbul vielleicht? Oder wenn er sagt, sind Sie ein Konstruktivist? Sag ich, was ist ein Konstruktivist? Sagen Sie mir mal, was ist ein Konstruktivist? Aha, Sie sind ein Konstruktivist. Ich möchte diese Verkastifizierung, diese Verzettelung, möchte ich ausweichen, so schnell ich kann. Ich werde jetzt eine Konferenz, glaube ich, irgendwo sein, wo die Konstruktionisten und die Konstruktivisten kommen. Ich werde sagen, ich bin ein Konzertist, ja, oder irgendwas, irgendein Blödsinn. Das ist doch ein solcher Unsinn, dann kleben sich diese Menschen selber die Zettel um den Hals, damit sie ja nichts sagen brauchen, denn jeder sagt, ah, du bist ein Konstruktionist, du bist ein Konstruktivist, du bist ein so und so, wir brauchen ja nicht mehr zuhören. Heinz von Förster nennt sich auch einen Neugirologen. Der Grenzgänger zwischen Naturwissenschaft, philosophischer Erkenntnistheorie und Poesie zieht den im Sitzen gemachten Erkenntnissen die im Gehen vor. Als Buddha für irgendwelche Geheimbünde der Erleuchteten jedenfalls sind von Förster, Watzlawick und von Glasersfeld völlig ungeeignet. Sie wollen keine Gründer befestigter Denkgebäude sein. Sie sind eher Nomaden, die ihre Zelte immer wieder abbauen, um sie anderswo erneut und jedes Mal wieder etwas anders zu errichten. Ihre Theorie des Erfindens der Welt und des sich dabei selbst Erfindens ist ohne die Erfahrung der Emigration, einer geglückten Migration, wohl nicht denkbar. So bilden Wurzeln im geistig regen Wien des zusammengebrochenen K&K Österreichs mit all seinen Ungleichzeitigkeiten und der Aufbruch in die neue Welt des vielversprechenden Amerika ein produktives Gemisch. Besonders bei Heinz von Förster trafen Welten aufeinander. Zu Hause das liberale, aristokratische Milieu. Sein Großvater war Architekt und hatte den Wiener Ring gebaut. Sein Vater war es ebenfalls. Architekt wollte auch Heinz von Förster werden, aber es kam anders. Er baute geistige Architekturen. Neben der Familie, in der der Maler Oskar Kokoschka verkehrte und der Philosoph Ludwig Wittgenstein, ein entfernter Verwandter, gab es die Schule, diese Skulptur des alten, lernfeindlichen und umso heftiger belehrenden Systems. Ich war von der frühesten Jugend an der schlechteste Schüler in der Klasse. Katastrophal. Und in Österreich, im guten alten K&K Österreich, in dem ich aufgewachsen bin, da war die Tradition, die guten Schüler, die Vorzugsschüler sind mit auf der ersten Reihe gesessen, die schlechteren auf der zweiten, dritten Reihe und die schlechtesten Schüler auf der letzten Reihe. Dort bin ich immer gesessen. Und da haben manche Lehrer gesagt, lieber Heinz, unsere Schulräume sind zu kurz, um dich richtig setzen zu können. Du müsstest noch viel weiter hinten sitzen. Und frech, wie ich damals schon war, habe ich gesagt, das ist das Problem des Architekten und nicht meins oder so ähnlich. Also Sie können sich vorstellen, ich war ein beliebter Schüler. In Amerika machte Heinz von Förster eine völlig andere Erfahrung. Er hatte in Wien eine Gedächtnistheorie auf quantentheoretischer Basis geschrieben. Das Buch wurde von dem am MIT arbeitenden Neurologen und Philosophen Warren McCulloch gelesen. Der lud zur berühmten Macy-Konferenz nach Chicago ein. Dort trafen sich der Anthropologe Gregory Bateson und Margaret Mead, die Computerpioniere John von Neumann und Norbert Wiener. Vor dieser erlauchten Runde sollte Heinz von Förster über seine Theorie des Gedächtnisses sprechen. Ich komme dorthin, kann kein Englisch, stottere meine Gedächtnissache herunter. Dann hinaus, weil die das besprechen wollten, rufen sie mich wieder zurück und sagen, Heinz, was du uns erzählt hast, war faszinierend. Wie du das erzählt hast, war eine Katastrophe. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir dir Englisch schnellstens beibringen. Wir ernennen dich zum Herausgeber der Transaktionen von unserer Konferenz. Du sollst die herausgeben, editieren, korrigieren, frischschreiben die Artikel etc. In 3 Wochen kriegst du die Papiere. Das ist, wie man in Amerika jemanden unterrichtet, nicht? Also ich will jetzt nichts Böses sagen, aber wenn ich glaube ich ein stotternder Türke nach Wien kommt und eine Theorie nicht vortragen kann, macht man ihn nicht zum Herausgeber von einem wissenschaftlichen Buch. Bereits wenige Wochen nach dem Eintritt in die Macy-Konferenz wurde ihm eine Professur in Illinois angeboten. Dort gründete er das sagenumwobene Biological Computer Lab. Selbstdenker aus Philosophie und Logik wie Gotthard Günther und George Spencer Brown, der Biologe Umberto Maturana, der Kybernetiker und Psychiater Ross Ashby, sie alle kamen, trafen sich und schufen ein produktives Milieu. Das war in den 60er Jahren. Die Früchte werden jetzt geerntet von vielen. So gehört Heinz von Förster zu den meistzitierten Autoren in Niklas Luhmanns Opus Magnum, Die Gesellschaft der Gesellschaft. Triff eine Unterscheidung. Mit diesem Entschluss beginnt jeder schöpferische Prozess, also alles, was nicht Routine, was nicht Gehorsam ist. Und jedem weiteren Schritt wird erneut eine Unterscheidung vorausgehen. Jede Unterscheidung ist zugleich auch eine Entscheidung. Triff eine Unterscheidung. Das ist der kategorische Imperativ im Denken von Niklas Luhmann. Mach einen Unterschied. Vergrößere mit deinem Handeln, und auch jede Kommunikation ist Handeln, vergrößere mit deinem Handeln die Zahl der Möglichkeiten. Diese zentrale Figur seines Denkens zieht sich wie ein geistiges Wasserzeichen durch seine Texte. Unterscheiden bedeutet aber nicht nur, das Feld der Möglichkeiten zu vergrößern, sondern auch die damit verbundenen blinden Flecke zu vermehren. Das ist die Grundidee der Abhandlung Laws of Form des Mathematikers und Philosophen George Spencer Brown, die über dem Weg über Heinz von Förster die Debatten des Konstruktivismus und der Systemtheorie inspiriert hat. Spencer konnte als mathematisches Kalkül darlegen, dass mit jeder Unterscheidung, die wir treffen, nur jeweils eine Seite von ihr bezeichnet wird, während die andere Seite in diesem Augenblick ausgespart werden muss. The unmarked space. Ein unbekannter Raum, aber auch ein Möglichkeitsraum. Die Wahl der Unterscheidung bestimmt, was überhaupt gesehen werden kann. Immer wird etwas eingeschlossen und der Rest der Welt wird mit dem gleichen Akt ausgeschlossen. Dazwischen liegt Bewegung. Wir sehen mit den Füßen. Ja, wieso? Ja, du musst gehen, damit die Sicht sich verändert. Zum Beispiel, das ist doch sehr lustig, wenn man diese kleinen Eidechsen anschaut, ja, die sitzen da ganz ruhig für ganz lange Zeit. Und zuerst machen sie eine Bewegung, ja. Der Kopf geht hinauf und runter, Oberkörper geht raus, sie machen so eine Art Liegestütz, ja. Dann habe ich den Schiedsrichter gefragt, sag, was ist das? Ja, dann sehen sie. Sie müssen die Sicht verändern. Erst in Veränderung sehen Sie, was da ist. Wenn Sie da still sitzen, verschwindet alles. Sind Sie blind. Und dann machen Sie diese kleine Bewegung, dann sehen Sie. Denn die Retina stirbt aus. Ich meine, wenn dieselben Impulse dauernd kommen, verschwindet das Bild. Ja? Die Nerven werden müde. Im Moment, wo sie verändert werden, fangen sie alle zu funktionieren und die Eidechse sieht. Für den Moment, wo sie wackeln, vielleicht ein paar Sekunden nachher noch. Unterscheidungen oszillieren zwischen den beiden Seiten, die sie trennen, hin und her. Die bewegungslose Ruheposition, die eindeutige Definition, macht Unterscheidungsakte rückgängig, leer, tautologisch, eine Art von Implosion. So wie im Beispiel von Paul Watzlawick, ein Seiltänzer mit seiner Perfektion seinen Absturz vorbereiten würde. Der Seiltänzer kann sich auf dem Seil nur deswegen in der Balance halten, im Gleichgewicht halten, weil er mit seiner Stange, mit seiner Balancierstange, immer ganz unregelmäßige Bewegungen ausführt. Wollte man nun den Stil dieses Seiltänzers verbessern, perfektionieren, und hielte man aus diesem Grunde die Balancierstange fest, dann würde man sofort abstürzen. Die Verbesserung einer Sache kann ihr schaden. Von solch verblüffenden Paradoxien sind Watzlawicks Schriften voller Beispiele. Und auch die in unserer Kultur beliebteste Verknüpfung zweier Tatsachen oder Ereignisse, die Kausale, erweist sich häufig als Magie. Der Hund schläft im Haus nachts. Der Herr lässt ihn dann am Morgen in den Garten hinaus, wo der Hund zu seinem bestimmten Baum hinrennt, sein Bein hebt, sein Geschäft verrichtet. Dann kommt der Hund ins Haus zurückgelaufen. Da hat der Herr inzwischen seine Schüssel mit Milch gefüllt und der Hund trinkt die. Eines Morgens war nun zufällig keine Milch da. Der Hund kommt hereingesaust, steht total verdattert vor der leeren Schüssel. Und was glauben Sie, was er tat? Er lief zurück in den Garten, hier hob das Bein wiederum an, obwohl dabei nichts mehr herauskam, und sauste dann zurück. Man kann nur einen Schluss daraus ziehen, nämlich den, dass der Hund eine Kausalverbindung sieht zwischen dem Baum und seinem Geschäft verrichten und dem Erscheinen der Milch. Dieser Watzlawicksche Hund ist sehr menschlich. Er glaubt an das übergeordnete Gesetz und verkennt, dass er es selbst konstruiert hat. Beim Konstruktivismus sieht es immer so aus, wenn man anfangen damit, konstruierte Welt etc. Wozu braucht man den Käse? Es ist alles völlig klar. Man braucht nur hinausschauen, das sind ja alle Sachen etc. etc. Mein Versuch war, zu zeigen, dass dieses Sehen oder Perzipieren oder Erkennen nichts mit der Abbildung zu tun hat. Und zunächst glaubt man, okay, da habe ich diese wunderschönen Nerven, da habe ich die Augen, mit denen man sieht, und die Ohren, mit denen man hört, und das Tastsinn und das, Geschmackssinn etc. etc. Die einzelnen Nervenfibern, also die Nerven, die dir zum Beispiel Licht oder Grün oder Gelb oder was zeigen sollen, oder die einen Geschmack vermitteln, immer nur eine Sache machen können, wenn sie erregt werden. Also angenommen, ich gehe auf die Zunge und habe dort eine Geschmackspapille. Wenn ich die auf irgendeine Weise reize, zum Beispiel mit einem Tröpfchen Essig drauf gebe, schmecke ich Essig. Jetzt gebe ich ein Tröpfchen Zucker drauf und es schmeckt wie Essig. Jetzt wärme ich es mit einer kleinen Pipette, es schmeckt wie Essig. Dann gebe ich einen kleinen Elektronenstrom hinein, es schmeckt wie Essig. Und das ist mit allen Nerven so. Der ist der Essignerv, ja? Oder ein anderer Nerv mag der Süßnerv sein. Was immer ich mache, der sagt süß. Oder die Nerven in der Retina, die nachretinalen Nerven, da ist doch der Grün-Spezialist, nicht? Wenn ich den errege, sagt er grün, wenn ich den elektrisch, wieder grün, wenn ich ein Tröpfchen Essig draufgebe, sagt er grün, wenn ich ein Tröpfchen Zucker draufgebe, sagt er grün, also er sagt immer grün, ja? Also was immer da ihn reizt, macht der Nerv grün. Nun sieht man bald, das Grün ist ja gar nicht von draußen. Das Grün mache ich ja. Ich mache das Grün, und zwar, weil dieser Nerv angesprochen wird, jetzt etwas zu sagen. Und dann sagt er Grün. Was immer ihm passiert, also dass das berühmte Grundsatz, was der Müller in der Neurologie eingeführt hat, das ist die Specific Nervous Energy, also die spezifische Nervenenergie. Ein Nerv hat nur eine einzige Möglichkeit zu sprechen, und das ist die Weise, wie er spricht. Grün, Essig, Zucker, hoher Ton, niedriger Ton, was immer du willst. So, also eine Abbildung ist überhaupt nicht vorhanden, sondern das ganze Nervensystem erzeugt durch ihre Erregtheit eine Welt. Autopoetische Systeme machen fortwährend Unterscheidungen. Sie sind Differenzen entsprungen, sie operieren selbstständig und stellen dadurch ihre Einheit immer wieder her. Ein autopoetisches System bildet nämlich niemals die Umwelt eins zu eins ab wie ein Kopierer. So könnte ja auch nie Neues entstehen. So könnte nichts vergessen werden. So wäre die Welt im Nu zugemüllt. Pass mal auf, wir müssen abgehen von der Idee, dass da irgendetwas abgebildet worden ist. Alles, was das Nervensystem produziert, von der Sensation, von der Motorik, von der Sensorik, ist eine innere Kunst, eine Leistung dieser inneren Struktur. Abbildung ist nicht möglich. Ja, aber trotzdem sitzen wir hier und wir sprechen miteinander, wir sehen ins Kino und lassen uns unterhalten. Wieso ist das nicht immer wieder eine Abbildung? Und das ist deswegen nicht eine Abbildung, weil wir eben so funktionieren, dass das System, was in mir diese Bilder generiert, so angesprochen wird, dass die Generation der Bilder so erfolgt, wie ich hoffe, sie als Sprecher zu erzeugen. Also in der Sprache ist das dieses Theorem oder den Witz oder den Vorschlag, den ich da immer mache. Der Hörer, nicht der Sprecher, bestimmen die Bedeutung einer Aussage. Ich kann mich noch sehr lustig erinnern, wie ich das einmal, das erste Mal in meinem Leben, das irgendwo bei einem Vortrag gesagt habe, ist einer abgesprochen, aber eins, das ist doch ein Unsinn. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, meine Damen und Herren? Triff eine Unterscheidung. Dieser Satz von George Spencer Brown klingt zunächst kalt, wie die Anweisung eines Ingenieurs, aber ihm schwingt auch eine warme poetische Kraft und die freundliche Ermutigung zu einer Ethik mit, die mit dem Pathos der Aufklärung Selbstdenken ernst macht. Selbstdenken, das die lichte Höhe und die zuweilen finstere Tiefe einer nie versöhnten Welt auslotet, in der wir zur Freiheit nicht nur befähigt, sondern zu ihr verurteilt sind. Die Zeit, da es möglich und ausreichend schien, bloß Freiheit von etwas einzuklagen, also die Zeit der Herrschaftskritik, ist vorüber. Es wird nun darauf ankommen, Freiheit zu etwas zu realisieren. Das ist der konstruktivistische Impuls, der im Werk des Soziologen Niklas Luhmann bisher am wirksamsten geworden ist. Luhmanns Werk lässt sich als großes Lernprotokoll dieses so leicht zu proklamierenden und so schwer zu beschreibenden Übergangs von der Freiheit von etwas zur Freiheit zu etwas lesen. Luhmann hält das herrschaftskritische Programm Freiheit von etwas für naiv. Die Unzufriedenheit damit war ein Ausgangspunkt für sein Denken. Luhmann meinte, es sei ein Trugschluss zu glauben, dass wir uns von der Last der Bevormundungen, vom Druck der Ausbeutung und von der Tyrannei der Besserwisser befreiten und wenn wir dann die Folgen der Unterdrückung abstreiften oder wegtherapierten, komme eine darunterliegende, ursprünglichere Harmonie des Menschen zum Vorschein. Diese ursprüngliche Einheit, das, was man zuweilen den Menschen nennt, sowie die Werte und Normen, die man dem Menschen zuschreibt, schienen ja nie weiter erklärungsbedürftig. Der Mensch, seine Bestimmung samt des ganzen Normen- und Wertehimmels, unter dem er sich bewegen und an dem er sich orientieren sollte, das alles wurde vorausgesetzt wie Gott, auch wenn es nicht mehr als göttliche Schöpfung beschrieben wurde. Diese Tradition und ihre Selbstverständlichkeiten, die Luhmann alteuropäisches Denken nennt, hält er für längst von unseren tatsächlichen Handlungen und Lebensweisen ausgehöhlt und erschöpft, schlicht für überholt. Das alteuropäische Denken glaubte an das Gute oder doch zumindest an das gut sein sollende Zentrum. Von diesem Zentrum gehe der eine Code, die eine starke Semantik aus, die der ganzen Welt Bedeutung gibt und sie unmittelbar interpretationsfähig macht. Dieses Wahrheits- und Steuerungszentrum aber ist in rasantem Zerfall, ob es nun Gott heißt, König oder die da oben, ob Zentralkomitee oder bloß Hierarchie. Das Zentrum bzw. der Glaube daran wird in der modernen Gesellschaft verdampft, auch wenn allerorten fundamentalistischer Fallout wieder austropft und zuweilen schroff kristallisiert. Das Zentrum ist unterminiert. An seine Stelle ist anderes getreten. Luhmann nennt es die Differenzierung oder Ausdifferenzierung selbstständiger Systeme, die nicht mehr von der starken und einst unbestrittenen Mitte abhängig sind. Hier in der Vorlesung ist man so zwischen Fernseh und Buch irgendwie und Sie können zwar zuschauen, wie ich rede, aber das wird auch auf die Lauer schnell langweilig. Der im Herbst 1998 verstorbene Niklas Luhmann in seiner Vorlesung 1993 in Bielefeld. Theorie, zumal im Vortrag, muss in einer linearen Folge aufgebaut werden, aber seine Theoriekonstruktion selbst ist nicht mehr linear. Ein weiteres Problem ist die Notwendigkeit einer linearen Darstellung. Es kommt also eins nach dem anderen und das wird dem Theoriemuster eigentlich nicht gerecht. Denn was mir vorschwebt, ist nicht eine Theorie, die sich von, sagen wir mal, mit Hegel vom Unbestimmten zum Bestimmten oder sich Selbstbestimmenden entwickelt oder von axiomatischen, abstrakten Grundlagen zu konkreten Anwendungen, sondern es geht eher so um ein Netzwerk, in das man immer wieder abstraktere Begriffe oder genauer gesagt auch neue Unterscheidungen einführen muss, sodass das Ganze eher, wenn man es vergleichen will, wie ein Gehirn aussieht, wo bestimmte Frequenzen oder bestimmte Einflusslinien durch das ganze Laufen, andere sind stärker lokalisiert. Und die Reihenfolge einer Darstellung ist dann relativ beliebig. An sich müsste eine solche Theorie, wenn sie eine ideale Form hat, aber das lässt sich dann kommunikativ nicht realisieren, müsste eine, sagen wir mal, voll demokratische Mitbestimmungsprosa sein, wo jeder irgendwo anfangen kann und irgendwo aufhören kann und das verstehen kann, was ihm dabei eingefallen ist, ohne das so zu machen, wie die anderen es machen. Aber das lässt sich eben kommunikationsmäßig nicht realisieren. Luhmann hat Freude an Ironie. Das ist ein Effekt eines sich notwendigerweise immer wieder auf sich selbst beziehenden Systems, das sich dauernd in Modifikationen selbst hervorbringt. Es kann nur insofern etwas über die Welt aussagen, als es im Gespräch mit sich selbst bleibt. Ohne diese Rückbindung kann es keine Aussagen machen. Alle Umweltbeobachtungen, schreibt Luhmann, seien zugleich Selbstbeobachtungen. Alle Gespräche über andere lassen sich auch als verkappte Selbstgespräche hören und werden so manchmal erst interessant. Es gibt keinen Außenblick auf die Gesellschaft. Wir blicken nicht wie vom Satelliten auf die Welt. Wir sind mittendrin. Wir müssen von uns selbst reden. Wir sollten nicht so objektiv tun. Man könnte auch sagen, wir sollten nicht versuchen, den lieben Gott zu spielen. Luhmann führt auf seine Weise durch, gemacht haben, zum Beispiel die 1975 verstorbene Hannah Arendt, die, als sie in Hamburg 1959 den Lessing-Preis erhielt, in ihrer Dankesrede sagte, die Welt liegt zwischen den Menschen. Und dieses Zwischen ist heute Gegenstand der größten Sorge, viel mehr als, wie man häufig meint, die Menschen oder gar der Mensch. Dieses Zwischen, das nur entdecken kann, wer selbst zur Welt kommt und sie nicht von Ferne umkreist, nicht nur im Abstand über sie spricht. Dieses zunächst geheimnisvolle, schwer fassbare Zwischen ist das Thema auch der Luhmannschen Soziologie. Es wird nur fassbar, wenn man aufhört, von dem Menschen zu sprechen. Eine Redeweise, die, das ist interessant, Hannah Arendt ebenso verachtete wie Niklas Luhmann. Denn es gibt Menschen nur im Plural. Jeder Mensch, sagte Hannah Arendt, steht an einer Stelle in der Welt, an der noch nie ein anderer gestanden hat. Und Luhmann, gefragt nach dem, was Wahrheit sei, schüttelte den Kopf. Die Wahrheit? Es gebe bald 6 Milliarden Wahrheiten, sagte er 1998, als er 70 wurde, so viele Wahrheiten wie Menschen auf dem Planeten. Und weil es den Menschen im Singular nicht gibt, weil jeder Mensch ein Dissident ist, stellt sich die Frage nach dem Zwischen, nach der Gesellschaft, die etwas anderes ist als nur die Summe oder der Zusammenschluss der Einzelnen oder nur ein Container für sie. Es gibt kein Wissen, es gibt nur, was soll man sagen? I don't know. Keine Ahnung. Was ist das Wort? Den Strom dessen sagt, wo plötzlich das Wissen irgendwie dahinter steht. So dass in jedem Satz, den ich aussage, bin ich ja schon wieder bei anderer. Weiß ich doch schon wieder was anderes. Weiß ich, ob ich mich versprochen habe. Weiß ich, ob ich was Dummes gesagt habe. Weiß ich, ob ich plötzlich was Gescheites gesagt habe. Oder diese Ströme, diese Strömung, die ununterbrochen da ist, die mit dem Wort Wissen verknüpft ist. Wenn es da ein gutes Wort gäbe, da müsste man vielleicht einen Dichter fragen. Haben wir eine Telefonnummer von einem Dichter, den wir anrufen können und sagen, sag doch ein Gedicht von Wissen, wo Wissen nicht vorkommt. Wissen ist eine Relation in Kontexten, so lautet eine der Prämissen von Heinz von Förster. Wechselt der Zusammenhang, verändert sich das Wissen. Was heißt dann also Wissen? Paul Watzlawick hat solche Beispiele ambivalenten Wissens gesammelt. Das herrlichste Beispiel ist eine Geschichte von Cape Kennedy, wo die Amerikaner ihre Raketen in den Weltraum schießen. Um diese Dinge, diese kirchturmhohen Raketen vor dem Start, vor Witterungseinflüssen zu schützen, also vor allem Regen und Blitzschlag, hat man einen riesigen Hangar gebaut. Ein Ding von einem Hangar. Hangar baute man seit 80 Jahren, was weiß ich. Und dann ging man also daran, den größten bisherigen Hangar zu bauen, nach den Erfahrungen des Hangarbaus. Als das Ding nun fertig war, stellte sich sehr zur Überraschung der Fachleute heraus, dass ein Leerraum dieser Größe von sich aus gewisse Phänomene produziert. Unter anderem Regengüsse von Kondenswasser, von sich angesammelten Kondenswasser und Entladungen statischer Elektrizität. Das heißt, dass das Ding von sich aus jene Faktoren schuf, gegen die es schützen sollte. Watzlawick liebt es, in den Grenzgebieten der Wissenschaften und zwischen den Denkschulen zu wandern, unzufrieden mit den Selbstverständlichkeiten und Dogmen seiner Zunft. Denn nur an den Schnittstellen der Systeme entstehen höhere Organisationsformen in der Evolution unseres Denkens, wie auch in der Natur selbst. Paul Watzlawick wurde 1921 in Villach in Österreich geboren. Er studierte zunächst Sprachen und promovierte über Dostojewski, jenen Schriftsteller, von dem Nietzsche meinte, er sei der größte Psychologe aller Zeiten. Zitate von Dostojewski findet man denn auch in fast allen Büchern, die Paul Watzlawick später schrieb. Mit Dostojewski verließ er aber die Literaturwissenschaft und wandte sich der Psychoanalyse zu. In Zürich machte er am C.G. Jung-Institut die Lehranalyse, also die Ausbildung zum Psychoanalytiker. Aber die herkömmliche Psychoanalyse blieb nur eine Passage auf dem Weg ans Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien, wo Gregory Bateson arbeitete. Bateson ging hier mit seinen Mitarbeitern neue Wege in der Familien- bzw. Ehepaartherapie und fand, vor allem bei der Untersuchung der Familien von Schizophrenen, neue Erklärungsmuster für menschliche Kommunikation. Bateson führte die logische Typenlehre von Bertrand Russell und Alfred North Whitehead in die Psychotherapie ein. Danach führt die Vermischung logischer Typen nicht nur zu logischer, sondern auch in psychische Verwirrung. Deshalb unterscheidet nun die Kommunikationstheorie Inhaltsaspekte von Beziehungsaspekten. Ein Beispiel. Die Mutter bietet ihrem Sohn zwei frische Hemden zum Ankleiden an. Sie fragt ihn, welches Hemd möchtest du, das blaue oder das grüne? Der Junge antwortet, das grüne. Die Mutter daraufhin anklagend, das blaue gefällt dir wohl nicht. Man ahnt den Clinch. Clinch-Situationen sind solche, in die sich die Beteiligten umso tiefer verwickeln, je mehr sie sich aus ihnen zu befreien suchen. Denn das Problem liegt eben nicht irgendwo objektiv außerhalb, gar in Sichtweite, sodass man es nun erkennen und zum Gegenstand der Erkenntnis machen könnte. Das Problem sind die Beteiligten selbst. Paul Watzlawick vergleicht den Clinch eines Ehepaares mit den untauglichen Versuchen zweier Segler, die sich aus ihrem Boot nach beiden Seiten immer weiter hinauslegen, angeblich, um es im Gleichgewicht zu halten. Diese Akrobatik verschleißt ihre Kräfte. Nun, glaube ich, würden nicht viele Menschen in der Situation sagen, du hängst zu weit hinaus. Sondern sie würden sich sagen, das Boot ist immer noch instabil und daher muss ich mich noch weiter hinauslegen. Und eben, das ist ja das große Problem, beide dieser Segler bilden sich ja ein, sie müssen sich immer weiter hinauslehnen, um das Boot zu stabilisieren. Das nebenbei bemerkt in meiner Annahme von sich aus durchaus stabil ist, wenn nicht diese akrobatischen Stabilisierungsversuche gemacht würden. Aber eben, um nun eine Lösung dieser Verfahren und sehr unangenehmen Situation herbeizuführen, müsste man einen der beiden dazu bringen, genau das Gegenteil zu tun, was derjenige glaubt, er müsse tun. Das heißt, man müsste ihn dazu überzeugen, etwas weiter hereinzukommen. Dann wäre der andere gezwungen, seinerseits etwas weiter hereinzukommen, und sonst ist er ja im Wasser sozusagen. Und auf diese Weise könnte man die beiden dann nach einiger Zeit im von sich aus durchaus stabilen Boot wieder bequem sitzend haben. Auf die paradoxe Intervention, den Vorschlag, sich nicht länger aus dem Boot herauszulegen, kommt nur ein Beobachter, der eine Außenposition einnimmt. Die Beteiligten verfahren hier wie so oft nach dem Motto mehr desselben. Sie bleiben Gefangene ihres Systems, das sie perfektionieren wollen. Watzlawick spricht von Patentlösungen. Auflösung bringt ausgerechnet die scheinbar verwirrende Paradoxie. Denn das, was man vom Standpunkt des Identitätsdenkens, des Gebots, der Widerspruchslosigkeit, des ausgeschlossenen Dritten eine Contradictio oder eine Falle nennen könnte, dieses als Paradoxie verstanden wird etwas ganz anderes. Denn die Paradoxie ist die Vermeidung der Eineindeutigkeit. Sie ist der Versuch, immer auf die Rückseite umzuschalten und das Eingeständnis, dass man Vorder- und Rückseite nicht zugleich sehen kann. Deshalb macht es bei Paradoxien immer Klick-Klack, wenn man versucht, mit der Materie die Antimaterie zu begreifen, mit dem Sein das Nichts zu denken, mit Fülle auch die Leere zu sehen. Wenn Computer mit dem von einem Kreter gesagten Satz, alle Kreter sind Lügner, gefüttert werden, stürzen die Rechner ab. Von einem unverrückbaren Standpunkt verkündet, verheddert sich dieser Satz heillos im digitalen Entweder-Oder. Was aber, wenn ein Kreter, der lügt, nicht nur Lügner ist? Was, wenn er es zumindest dieses eine Mal nicht ist, während er diesen imperialen Satz über alle Kreter sagt? Dann ist es aus mit der Eindeutigkeit. Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Ludger Lütkehaus entdeckt in der Paradoxie, dass sie Freundschaft mit dem Nichts, mit dem Erbfeind der abendländischen Tradition geschlossen hat. Das Nichts verwirrt, es befreit aber auch und es ermöglicht Neuanfänge wie die Paradoxie. Sein ist oft im Sinne von Tautologien, von Identitätssätzen nachgedacht worden. Die krasseste Identitätsformel, die wahrscheinlich je geprägt worden ist, die theologische, ich bin, der ich bin. Das ist nun also wirklich der logische Satz der Identität als Theologie artikuliert. Diese Art von Denken hat keine Paradoxien, die sie irritieren könnten, und diese Art von Denken beruhigt sich deswegen auch. Die Paradoxie hingegen, die hält das Denken in Bewegung und sie treibt es über sich, über die Formulierungen, die sich gerne ausruhen möchten und in selbstgenügsamer Identität verharren möchten, hinaus. Das Sein, sagt Ludger Lütkehaus, ist nicht alles, und das Nichts ist nicht nur Auftrieb für neues Sein, wie die Austastlücke des Fernsehbildes, die es ermöglicht, das lückenlos scheinende Bild ständig neu aufzubauen. Mit dem Nichts kommt noch etwas ganz anderes ins Spiel, und dann wird es wirklich spannend, dann kommt nämlich Bewegung auf. Es ist wie mit der aus der Mode gekommenen kleinen Spieltafel aus Buchstaben oder Zahlen, in der es eine leere Stelle gibt. die kann verschoben werden und damit lassen sich die Buchstaben oder Zahlen durcheinander oder in Ordnung bringen. Das Nichts bewegt. Nichtsvergessenheit ist eine abendländische Krankheit. Ludger Lütgerhaus Vorschlag zur Therapie, wir sollten uns mit dem Nichts anfreunden. Seine Theorie, das von der Inquisition des Seins verfolgte Nichts rehabilitieren. Mit der Anerkennung des Nichts könnten Schaffenswahn, Nichtsangst und Seinsgier gezähmt werden. Ein Lob der Lücke also, statt des ängstlichen Ausfüllens jedweder Spalte. Das seinsbesessene, westliche Subjekt, das nach Selbstbehauptung giert, nach Selbststeigerung, auch zum Beispiel bei einer frommen Psychoanalyse wie der von Erich Fromm, die dann so hochwillkommen zwischen Haben und Sein unterschieden hat, ist noch das Sein der Götze, dem geopfert wird. Ich glaube also, dass diese Seinsbesessene auf Selbsterhaltung und Selbststeigerung hin orientierte westliche Zivilisation letzten Endes eine tragisch-dialektisch operierende ist. Sie hat sich so obsessiv ins Sein verkrallt, sie kann heute in den herrschenden zivilisatorischen Formen keinen weißen Fleck der Landkarte mehr freilassen, sie kann keinen Moment der Stille mehr zulassen, dass das dialektisch in dem Sinne auszuufern und auszuschlagen droht, dass genau das, was diese Zivilisation will, nämlich Erhaltung, Selbstbewahrung, unmöglich wird. Also in dem Sinne ist Nachdenken über nichts eine Möglichkeit, das scheinbar Perhorrestierte hineinzunehmen in das eigene Denken und Handeln und dadurch womöglich besser zu leben, entkrampfter zu leben, als das ohne diesen scheinbar nihilistischen Widerpart möglich war. Auch bei George Spencer Brown ist das Nichts nicht nichts. Eine Falte im Nichts, eine erste Unterscheidung, hat alles in Gang gebracht. Er schreibt in seinem Buch Only Two, das Nichts ist das einzige Ding, das so labil ist, dass es aus eigenem Antrieb losgehen kann, das Einzige, das empfindlich genug ist, um durch nichts außer nichts verändert zu werden. Wenn man jemand einlädt, über Paradoxie nachzudenken, dann entsteht schon in jemandem, der die normale Sprache gerne benutzt, eine merkwürdige Verzweiflung. Nicht? Also, wenn man ihm wirklich sagt, dieses Lügner-Paradox, ja, ich bin ein Lügner, oder andere, nicht? Oder diese ganz schöne Sache mit dem Barbier, also mit dem Menschen im kleinen Dorf, hat nur einen Barbier, ja, und der rasiert alle Leute, die sich nicht rasieren. Ist doch ganz klar. Was macht er mit sich selbst? Soll er sich rasieren? Er muss sich, denn er rasiert sich ja nicht. Aber in dem Moment, wo er rasiert, darf er sich nicht rasieren, denn er rasiert nur die Leute, die sich nicht rasieren. Jetzt gibst du einem Menschen, der gerne spricht und redet normal, auf einmal so ein Paradigmenproblem, ja, mit ich bin ein Lügner, was macht doch ein Papier mit sich selbst, etc. Wenn man anfängt mit diesen Gedanken zu spielen und nicht weiß, dass das ja genau der Witz ist von dem Paradox, dass es nämlich das andere immer erzeugt und du das eine annimmst, dann kann schon eine wirklich echtes Kopfweh. Du weißt nicht, was du mit dem Zeug anfangen sollst. Ja, verdammt nochmal, kann ich da nicht heraus? Man fühlt sich wie in einer Falle. Bin ich ein Lügner? Sprich die Wahrheit? Lüge ich? Lüge ich nicht? Lüge ich, wenn ich die Wahrheit spreche? Sprich die Wahrheit, wenn ich lüge? Also, da muss doch ein Ausweg sein. Etwas Ähnliches muss dem armen Bertrand Russell passiert sein. Nicht? Da muss doch ein Ausweg sein, dass der Weg der Ausweg ist. Haben Sie nicht gesehen? Ja? Und, aber in dem Moment, wo du weißt, der Weg ist der Ausweg, dann ist es ja ein Spaß. Nicht? Dann fängt alles plötzlich zu laufen an. Für Heinz von Förster und seine Freunde ist die Paradoxie ein Spiel der Selbstbezüglichkeit. Sie nennen das rekursive Funktionen. Das Ergebnis einer Operation wird in die Operation zurückgespult, es wird wieder eingeführt. Das berühmte Re-Entry im Kalkül von George Spencer Brown, das er in seinem Buch Laws of Form entfaltete. Es wurde zum Angelpunkt für die Luhmannsche System- und Evolutionstheorie. Wie komme ich aus der Falle? Er mag schon wissen, dass der Weg der Ausweg ist. Aber er mag eine Zeit lang spielen mit sich, sich vergeben, den Ausweg des Gehens, des Wegs nicht zu verwenden, die Freude des Flipflops nicht zu genießen, sondern sagen, den Weg darf ich im Moment nicht verwenden. was mache ich mit dem Paradox? Manche Leute sind verzweifelt, weil sie sehen, im Moment, wo sie was tun, tun sie etwas an sich. Jeder Schritt ändert die ganze Sache. Ununterbrochen wird die Frage wieder anders. Also wie soll man da vorgehen? Und das ist meiner Meinung nach eine gute Erziehung, Lösungen für diese selbstreferenziellen Probleme zu finden. Weil dann die Lösungsmethode ist ganz anders, nicht? Die Lösungsmethode ist immer zirkulär, immer rückbezüglich. Du machst einen Versuch, falsch, machst einen Versuch, falsch. Kann man das straightforward, also mit einem Algorithmus lösen? Nein, du kannst nicht mit einem Algorithmus lösen. Hier nimmt die Theorie der autopoetischen oder selbstregulierenden Systeme ihren Ausgangspunkt. Bei einem selbstorganisierten System brauchst du einen Nukleus, einen Start, um das sich herum dann das System entwickeln kann. Also wie bei einer Wolke, die braucht ein kleines Ion, nicht nur ein Sauerstoffion, um die sich dann die übrigen Wassertröpfchen sammeln können. Der Nukleus, die Verunreinigung, der Fehler, das sind Voraussetzungen für neue Verzweigungen, für Bifurkationen und Mutationen. So und nur so gibt es Neuanfänge, so und nur so kommt Neues auf die Welt. Eine Störung macht die Sache sichtbar, ne? In der völligen Symmetrie verschwindet es. Die Sprache ist Störung, ne? Das ist eine schöne Ruhe ist da, auf einmal komme ich mit diesen Krächztönen. Ja. Wir sitzen weiter auf der Terrasse an Heinz von Försters Haus, auf dem Rattlesnake Hill bei Pescadero südlich von San Francisco. Heinz von Förster erinnert sich an eine Episode mit Gregory Bateson. Ein Vortrag von Bateson war so klar, dass ihn niemand mehr verstand. Da kamen junge Leute zu mir. Wir haben sie gesehen, wie der Bateson da gesprochen hat. Sie haben sich immer gefreut, sie haben gelacht, sie haben den Kopf gewackelt. Wir haben kein Wort verstanden. Was sagen Sie mir, was hat er denn gesagt? Dann habe ich diese Geschichte gleich erzählt, der Bateson ist da unten gesandt. Der Bateson macht alles so klar, dass man es schließlich und endlich nicht mehr sieht. Er hat sich schief gelacht. Da bin ich sehr gefreut. Er hat sich nicht geärgert, er hat sich gefreut. Denn ohne Widerständiges, ohne zu handeln, ohne die Sprachmoleküle des anderen an die Vakanzen der eigenen Moleküle zu binden, ist keine Erkenntnis möglich. Heinz von Förster bricht sich noch ein Stück Brot ab und fährt fort. Das Handeln geht ja nur dadurch, dass du beobachtest. Nicht? Die zwei sind ja gekoppelt. Nicht, wenn ich wohin greife, muss ich ja schauen. Sonst greife ich hier in die Marmelade und nicht das Brot. Ne? Der Luhmann-Schüler und von Försterfreund Dirk Becker gehört zur dritten Generation der Theoretiker, die vom radikalen Konstruktivismus inspiriert sind. Der Soziologe Dirk Becker, Professor an der Universität Witten-Herdecke, sucht nach Evolutionskräften in den großen Organisationen. Auch dort ist die Botschaft der autopoetischen Systeme und die Suche nach Antrieben sozialer Evolution angekommen. Diese Aufforderung macht Fehler, macht sie schneller, denn woraus sonst wollt ihr etwas lernen, ist eine solche in die Organisation hineingezwungene Injunktion, eine solche Aufforderung, die mit Widerstand rechnet. Und die eine ganz wesentliche Aufgabe hat, nämlich einer Organisation beizubringen, dass sie nicht ständig nur darüber spricht, wie sie von einem Erfolg zum nächsten kommt, bis schließlich der Bankrott die Lüge des Ganzen offenbart, auf die das aufgeruht ist, sondern dass die Organisation so viele Momente, so viele Motive, an denen sie scheitern könnte, in ihre aktuellen Formen des Miteinanderredens, Miteinanderarbeitens einführt, wie erforderlich ist, um diesen Bankrott aufzuschieben. Der Fehler wird als Geheimgrammatik des Gelingens entdeckt. Man stelle sich vor, es sei zu Beginn der Evolution den Sicherheitsingenieuren der Einzeller gelungen, ein Verfahren zur fehlerlosen Kopie ihrer Erbinformationen zu finden. Man stelle sich vor, alle Operationen, also Handlungen im weitesten Sinne, würden nur die, nennen wir es Wahrheit, produzieren, die schon an ihrem Ausgangspunkt vorhanden war. Nun, diese Aufforderung, Fehler zu machen, bedeutet, erstens schaut euch an, ob das, was ihr gegenwärtig für richtig haltet, immer noch das Richtige ist, ob es nicht auch andere, ebenso richtige, möglicherweise weiterführende Möglichkeiten gibt. Und zweitens, um Himmels Willen, nehmt den Leuten die Angst, mal etwas anders zu machen als bislang. Nehmt ihnen die Angst, etwas, was sie machen können, was nicht als richtig beschrieben sieht, sofort als falsch beschrieben zu sehen. Lasst sie Fehler machen, wenn man anschließend sieht, dass das nicht der richtige Weg war, aber lasst sie um Himmels Willen auch etwas anderes machen, als das, was richtig definiert ist. Einfach um, wie die Evolutionstheoretiker sagen, den Variationspool, den Möglichkeitenpool dessen, aus dem man schöpfen kann, um überhaupt einen nächsten Schritt zu entwickeln, zu vergrößern. Der Punkt ist, dass die weitgehende Fraglosigkeit, mit der im Westen wie auch im Osten in den vergangenen, man ist immer schwer, Zeiträume anzugeben, sagen wir in den vergangenen 100 Jahren, der Blick nach oben gerichtet wurde, sozusagen der Spitze der Hierarchie folgend, wenn man nach Helden suchte, dass das sehr in eine vollkommen neuartige Bewegung hineingezogen worden ist, die offensichtlich eher horizontal guckt, ja, den Helden im Nachbarn sucht, sage ich jetzt mal bewusst übertreibend und nicht oben. Ja. Und dass das, was man in der Soziologie die Krise der Hierarchie nennt, im Osten, Beispiel Glasnost, und im Westen, Beispiel Einführung von flacheren Hierarchien, auf eine ähnliche Skepsis gegenüber allen Formen von Hierarchie, Autorität, Heldentum stößt. Die Gedanken, die Anfang des Jahrhunderts von Logikern und Mathematikern des Wiener Kreises, von Carnap, Hahn und anderen als Logik rekursiver Funktionen formuliert wurden, sie werden heute erst nach dem Ende des Ost-West-Schismas gesellschaftlich wirksam. Heinz von Förster saß damals als junger Student in den Vorlesungen. Zu Hause hatte er von Onkel Ludwig, von Ludwig Wittgenstein, dem großen Inspirator des Wiener Kreises, das Denken in produktiven Selbstbezüglichkeiten kennengelernt. Die großen Nomina des Wissens werden seitdem von einer anderen Vorstellungswelt, die den Operationen, dem Handeln und den Tätigkeiten nachspürt, zermahlen. Bei Niklas Luhmann heißt das dann, nicht mehr von Objekten ist die Rede, sondern von Unterscheidungen. Heinz von Förster und seine Freunde haben keine Botschaft, sie haben ein anderes Verfahren. Hier zeigt sich abermals, das Wie generiert das Was. Der Modus macht den Inhalt. Der Fluch mit diesem Wissen ist, diese Möglichkeit in den indoeuropäischen Sprachen zu nominalisieren. Nominalisieren heißt, ein Verbum zu einem Hauptwort zu machen. Ja? Und auf einmal ist da ein Flux, wird in eine Stasis. Nicht? Wie auf einmal, da fließt irgendetwas und sage ich Wissen. Plötzlich ist es ein Paket, ein Buch, eine Schachtel, das kann man übertragen, wie zum Beispiel dieser Wahnsinn. Also besonders in Amerika war dieser Universitätswahnsinn. Die Universitäten sind Horte des Wissens, die von einer Generation zur anderen überreicht werden. Ja? Also du siehst schon, wie dieser Hort grün oder gold oder mit verziert oder mit Schnörkeln oder gerade, wenn er modern ist, eckig. Also das wird da überliefert, dann kommen die Studenten suchen, wo ist das Wissen, da ist keins. Ja. Das sind lächerliche Professoren, Bibliotheken, Campus, grüne Wiesen, aber nichts mehr. Wissen ist nirgendwo zu finden. Wo ist das Wissen zu finden? Nirgends. Es geht uns mit dem Wissen wie mit der Märchenfee. Wird sie beim Namen gerufen, verschwindet sie. Also sollte der Prozess wichtiger werden als das Ergebnis. Ständiger Wandel sollte über das Ziel siegen und die dynamische Unvollkommenheit sollte sich gegen das Phantasma von der zu erreichenden Perfektion durchsetzen. Ich versuche immer dann so kleine sprachliche Tricks, zum Beispiel gibt es im Deutschen diese herrliche Vorsalbe R. R ist ein Generatrix, also ich spreche dann von Erwissen. Dann wird das plötzlich ein Prozess, der kreativ ist, nicht generativ. Erwissen, ich weiß es noch nicht, aber jetzt wird das Erwissen von dem und von jedem. Mit dem R habe ich immer das Gefühl, oder mit Errechnen, ja. Man kann rechnen, aber man kann errechnen, da kommt irgendwas dabei heraus. Solche Versuche, kleine sprachliche Witze zu machen, damit das gelöst oder aufgelockert wird, der Krampf mit dem Hauptwort. Das Versprechen der Lösung, die Versuche, Wahrheit zu verwirklichen, die Verschwörungen zur Verbesserung der Welt, sie haben einen Nachteil. Sie versuchen, die rekursive Schleife, die produktive und paradoxe Selbstbezüglichkeit zu vermeiden. Man könnte auch sagen, sie versuchen, den Anfang von Veränderung und Verbesserung beim Handelnden selbst zu umgehen. Heinz von Förster und Paul Watzlawick, Ernst von Glasersfeld und Niklas Luhmann, allen voran George Spencer Brown, neuerdings auch Ludger Lütkehaus und Dirk Becker, sie alle versuchen, der Wut zur Weltverbesserung eine bescheidenere, aber wirksamere Logik entgegenzusetzen. Aus der Erkenntniskritik, dass wir nicht wissen können, wie es ist, kommen sie schließlich zu einer Ethik. Denn wenn wir nicht wissen, müssen wir reden. Wenn wir unsere Erkenntnisse nicht sicher sein können, brauchen wir Vertrauen. Wenn der große, wahrheitsspendende andere, Gott, tot oder nicht benennbar ist, dann geht alles um die Teilhabe an einer gemeinsamen Welt. Diese aber gibt es nur, wenn sie immer wieder neu geschaffen wird. Die ganze mathematische Entwicklung, die um die Wende des Jahrhunderts stattgefunden, diese rekursiven Funktionen etc. geben, die Antwort für das Problem. Nämlich, das ist die Zirkularität, die Geschlossenheit der Systeme. Maturana hat doch immer gesagt, das Nervensystem ist ein geschlossenes System, auch McCulloch, nicht? Was ich tue mit meiner Hand, sehe ich, und was ich sehe, kann ich tun, was ich tun, kann ich sehen. Also das sogenannte Motorium, das Sensorium, ist ein geschlossenes operatives System. Ein rekursiv operierendes System, das unglaublich in diesen Forschungen über Rekursivität zeigt, dass solche rekursive Operatoren kommen in Gleichgewicht, also dynamische Gleichgewichtszustände. Das heißt, man kann sie voraussagen. Aber ich weiß nicht, wie sie funktionieren. Das Faszinierende ist, ich kann voraussagen. Keine Ahnung, wie das geht. Wir können uns fragen, wieso funktioniert was, obwohl wir nicht wissen. Und deswegen ist mein Vorschlag, wenn ich als Nichtwissender in die Klasse komme, bin ich nicht nur ehrlich, bin auch stimulierend, anreizend und neugierig machend. Und da versuche ich immer diesen Unterschied zu machen, ob man sich erklärt, als man schaut durch ein kleines Guckloch in die Welt und sieht, wie sie da operiert. Das ist der Helmholtzsche Standpunkt vom Locus Observandi. Ich bin außerhalb des Universums und bin der Beobachter, der jetzt durch sein Auge sieht, was auf der Welt vor sich geht. Das ist die eine Zuschauer. Und der andere ist, ich bin ein Teil von der Welt. Und in dem Moment, wo ich ein Teil von der Welt bin, fühle ich mich mit einer unendlichen Kraft gesegnet. Denn ich brauche nur meine Hand aufheben. Die Welt hat sich geändert. Nicht? Wenn man versteht, dass man ein Teil der Welt ist, dann sieht man sich doch ganz anders einbezogen. Und die Mathematik, der Teil der Welt ist die Rekursivität. Nicht? Das kann man noch in einem allgemeinen Spruch ausdrücken. Sagen. Was immer ich tue, fällt irgendwann und irgendwie auf mich zurück. Ich kann mich einfach der Welt nicht entziehen. Und daher ist man ständig, lebt man mit einer Verantwortung, in welcher Weise man die Welt gestaltet hat. Ob man den Arm gehoben hat oder ob man einen Satz ausgesprochen hat, ob man einem Bettler eine Marke gibt. NDR Radio 3, Kulturforum. Sie hörten eine Sendung von Reinhard Kahl. Der Titel Lob der Paradoxie. Es wirkten mit Heinz von Förster, George Spencer Brown, Niklas Luhmann, Paul Watzlawick, Ludger Lütkehaus, Dirk Becker und der Autor. Redaktion Andreas Wang.